So, wir machen die Sache kurz. Wir wollen Abira das Handwerk legen. Ein für alle Mal. Doch das können wir nicht alleine und wir brauchen eure Hilfe dafür. Albira und seine Offiziere entweihten hunderte, wenn nicht tausend Leute jeden Tag in die Gilde mit einem Massenweit-Addon. Dazu folgt eine Whisper-Nachricht. Das Einzige, was ihr jetzt tun müsst, ist den User, der euch entweitet, per Rechtsklick Report wegen Spammings zu reporten, mit der Begründung, dass ihr euch belästigt fühlt. Und es stimmt ja auch. Sie spammen und belästigen. Da viele von mehr als 10 Invites pro Woche sprechen. Und was bewirkt das Reporten? Es reicht schon eine Handvoll an Reports und der User, der euch entweitet hat, wird für 2 Tage des Chats verbannt. Und damit hat Albira keine Möglichkeit mehr, User in seine Gilde zu entweiten. Woher wir das wissen? Genau das ist Clipperkutte passiert. Er warnte User aus TND und verwies auf unbestimmte YouTube-Videos von Albira. Da einige User ihn reportet haben, wurde er automatisch vom Chat verbannt und allen Community-Funktionen. Was könnten wir damit bewirken, wenn Albira nicht mehr mit Massenweit die Leute in seine Gilde entweitet? Wir zwingen ihn zum Umdenken. Er hat dann nur noch 2 Möglichkeiten, wenn seine Offiziere und er selbstständig vom Chat verbannt werden. A. Er verändert sein Verhalten. Oder B. Er löst die Gilde auf. So oder so gewinnen wir und machen WoW wieder zu einem sicheren Ort für viele Unwissende, die in TND psychisch geradezu geschändet werden. Und hier kommt Punkt 2, der ganz wichtig ist. Macht Blizzard auf Albira aufmerksam und schreibt ein Ticket an Blizzard. Sagt, dass er auf jegliche Art und Weise gegen Blizzards Community-Richtlinien verstößt. Er lockt die Member unter falschem Vorwand in die Gilde, lässt dann im Raid seine Wut an sie raus, beleidigt sie auf Übelste, bedroht und belügt sie und. Sagt Blizzard, dass es Beweise in Form von Videos gibt und dass sie das nicht ignorieren dürfen. Ich weiß, Albira-Content ist immer witzig, aber wir müssen ihm ernsthaft und auf legalem Wege, bezogen auf Blizzards Richtlinien, schaden, sodass seine Machenschaften endlich ein Ende finden. Ich hoffe, ich kann auf euch zählen. Jetzt gibt es noch, wie versprochen, einen Albira-Bonus. Unsere letzte Aktion mit Sammy zusammen. Alter, hat die dicke Eier. Junge, ich will doch nur, falls er irgendwie sagt, ja, ich kick dich jetzt so. Schwer, ne? Du hast keine Chance mehr bei uns und so. Du weißt, warum du da bist. Wir haben gerade dieses ganze Thema. Wir würden gerne mal aus deiner Sicht oder aus deiner Sicht Gott. Den gerne einem und hören, wie das passiert ist und wie du damit hängst. Ja, grundsätzlich ganz kurz, bevor du startest. Wir würden, du weißt, dass hier aktuell sehr viel los ist. Wir würden das Gespräch, wenn das für dich in Ordnung ist, ausreichen. Vor dem ja, ja, mach doch. Sehr, sehr viel durcheinander haben. Sehr, sehr viel vorne. Deswegen gerne sichern. Ja, ist das in Ordnung für dich? Ja, klar, gar kein Problem. Okay, dann würde ich bitten, die Aufnahme ja. zu starten und dass du gleich nochmal läuft. Hey, wake up. Super. Info. Aufnahme sorry, läuft. Felix. Jetzt. Hey, wake up. Ich bin Englisch. Ich spreche gerade mit Shaivana, auch von der GWTND, aktuell mit der Aufnahme einverstanden bist. Ich bin damit einverstanden, dass das Gespräch aufgezeichnet wird. Super. Dann würde ich dich mal bitten, einfach mal zu erklären, aus deiner Sicht, weil du ja da auch in der Community mit drin bist. Was ist passiert, beziehungsweise wie hängst du damit drin? Also das Ganze war so, dass ich halt durch so ein Video auf die Community gestoßen bin und ich wollte mir das halt einfach im Endeffekt erstmal nur angucken, was da eigentlich so abgeht, also ohne irgendeinen Hintergedanken. Und dann habe ich mich da mit ein, zwei Leuten halt verstanden, so ein bisschen, und deswegen bin ich da eigentlich auch noch drin und ich lese eigentlich kaum, was da geschrieben wird oder überfliegt es halt nicht mal wirklich. Okay, der Punkt, uns werden natürlich Leute mit da drin sind, die jetzt was mit uns zu tun haben, aber Informationen zu teilen, dass du da drin Administrator bist, wo kommt das her? Das könnte wahrscheinlich daran liegen, dass ich mich gerade mit Klimper zum Beispiel privat eigentlich sehr gut verstehe. Hi. Okay. Hast du mit ihm mal über das Thema gesprochen? Nee, eigentlich nicht. Wir reden eigentlich mehr privat, also nicht so WoW-lastig. Okay. Sorry. Du kannst dir vorstellen, geht, dass wir über Sachen reden, die in-game passieren. Das kann man ja alles regeln. Es geht ja mittlerweile auch darum, dass tatsächlich unser Gildenleiter in Person bedroht wird, respektive Leute vor seinem Haus sind, etc. etc. Was? Ich hoffe, das ist dir bewusst. Das stimmt doch gar nicht. Also mir war das nicht so wirklich bewusst, dass es halt auch ins Real Life schon übergeht und davon wollte ich mich halt auch wirklich distanzieren und deswegen bin ich ja jetzt gerade hier und rede mit euch. Super, das freut mich. Vielen Dank erstmal, dass du da so lange gearbeitet hast. Alter, wie sie aufs Zeug haut. Ein Albira, der kleine Nuttensohn, was ihm bevorsteht. Ja, Mann. Du dich davon distanzierst. Die Frage ist natürlich ganz kurz in den Leuten, die jetzt noch hier sind, ob welche Fragen sind oder ob man unseren Tank in die Raid-Gruppe weiter möchte. Jetzt gerade mal gucken. Bist du denn, genau, die Frage von Albira an der Stelle? Der selber nicht redet. Ich bin noch nicht rausgegangen, weil ich bin offline gegangen, direkt heute Mittag, weil ich einen familiären Notfall habe und eigentlich auch auf dem Sprung bin. Die Stunde warten jetzt war schon so ein bisschen, deswegen, ich glaube, ich bin noch drin. Ich weiß nicht, ich kann einfach hier Klimper anschreiben und sagen, er soll mich entfernen. Okay, grundsätzlich die weitere Frage, aktuell zu Klimper etc. besteht. Ich sag dir ganz ehrlich, Leuten, die sowas abziehen und die so mit Menschen umgehen, mit denen möchten wir persönlich oder möchte ich persönlich. Ja, ich weiß ja jetzt nicht, wie du Klimper Kutte privat kennengelernt hast, aber sag immer ganz Blowjobs ziehen, das finde ich schon sehr extrem. Ja, auf jeden Fall. Ich werde ihn da auch drauf ansprechen, weil ich finde es auch nicht in Ordnung. Okay, dann das ist ein neues Video. Möchtest du warte. Weiter beibehalten? Wir sind live im Offi-Gespräch von TND. Je nachdem, wie das Gespräch halt dann abläuft, muss der Kontakt dann auch nicht weiterhin bestehen, weil sowas finde ich halt echt uncool. Okay, finde ich sehr, sehr gut zu hören. Dann eine Frage, die gestellt worden ist, halt eine, wo das Ganze drauf verlagert worden ist. Die Frage da ganz klar von unserer Seite aus, bist du da drauf? Oder drauf gejoint? Nee, ich habe gar keinen Discord. Ich wusste auch nichts davon. Okay, super. Dann bedanke ich mich bei dir, wenn weitere Fragen nicht bestehen. Genau, eines gerade noch, genau, dass du, wenn du das, wenn du dann rausgehst, dass du das für uns einmal bitte eine echt super Sache, dass du da auch Bescheid wirst. Ansonsten, einer schreibt noch. Moment. Okay. Gut, also wir müssen schauen. Das muss ich gerade mal ganz kurz das hier geschrieben. Scheint, das wird hier gerade von drei Seiten angeschrieben. Genau, eine Frage ist noch. Das, was du aktuell im Fiebel. Ist das auch wirklich du? Im Hintergrund ist einfach, dass wir da schauen wollen, weil uns zugetragen worden ist, dass da eine Frau tatsächlich auch auf dem Discord-Server drauf kennen kann, aufgrund eines Bildes, ob du das auf dem Profilbild bist? Also das Bild, was ich hier im Teamspeak drin habe, das genau. Bin ich auf jeden Fall. Okay, gut, dann wird die Frage auch beantwortet. Okay, dann bedanke ich mich erstmal an der Stelle bei dir ganz herzlich. Wir würden das dann entsprechend, ich denke mal, wir würden das dann nochmal kurz besprechen. Ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal viel Erfolg bei deinem Familiennotfall, wenn man sagen kann. Ja. Danke, dass du so lange wartest und wir würden uns dann einfach mal. Ich habe eine Frage noch. Achso, eine Frage. Wann, wie lange, also wann wollt ihr einen Termin machen, um mir die Entscheidung zu teilen? Braucht ihr dafür länger als 2 Minuten? Ich weiß nicht, wann sie weg muss und ich möchte noch anmerken, hier war es jetzt ein familiärer Notfall. Mir gegenüber war es gleich zur Arbeit. Ja, ich muss erst zu meiner Oma, die ist gestürzt, und dann muss ich zur Arbeit. Also ich muss um 2 arbeiten. Das ist, kommt danach, kommt noch dazu. Ich habe immer Nachtschicht. Fragen wir anders. Brauchen die Leute hier Zahlung, Kaffee, dann? Ja, ich denke, die habe ich wirklich noch. Okay, dann würde ich einmal ganz kurz raus. Ich wieder. Jo. You were moved. User in your channel so. Is recording. Danke, dass du gewartet hast. Wir würden aber ganz gerne drei Bedingungen knüpfen. Bedingung Nummer 1 wäre, dass du erstmal jetzt auftrittst, in dem Moment. Bedingung Nummer 2, mein Account ist gebannt. Mit dazu. In Albe erstmal hättest du uns. Bedingung Nummer 3 ist, dass du mit Klimperkutter redest und uns dann einmal das versuchst, mit als was da im Endeffekt bei raus. Das sind unsere Bedingungen. Was sag ich wegen sagen, meinem Battle.net? Scheiße. Damit hat, sich an. Ein Problem habe ich damit garantiert nicht. Super, was freut uns. Dann würden wir jetzt gerade. Sie ist Admin. Wieso ist sie Admin, Alter? Ich bin gerade am PC und halb am Anziehen und Sachen zusammensuchen. Muss los, schreib ihr die soll okay, sagen, die muss los. Würden wir dich bitten, Scheiße, wie soll ich das machen? Ja, da muss sie nicht online sein. Dafür muss sie nicht online sein. Im Battle.net Launcher aus. Da kann die Anfrage an mich senden. Das geht alles. Okay, und wie mache ich das? Weil ich finde hier keine Community. Ich habe hier meine ganzen Chats und keine Community. Ich kann sie nicht rausschmeißen. Dann wärst du nicht mehr in der Community, aber du heißt doch Storm Rage, oder? Ja, das ist mein Battle Tag. Wir müssen es jetzt auffliegen lassen, es geht nicht anders. Wir müssen es jetzt die Launch, wir müssen es jetzt auffliegen lassen. Jetzt. Normal. Ach so, es ist keine Launch, es ist eine Community, ne? Nichtsdestotrotz, doch, die ist dort zu sehen. Wir müssen das jetzt auffliegen lassen. Lass uns mal gleich reden. Launches und darunter müsste die gelistet sein, direkt. Push the Talk an, wir reden. Aber du musst oben schätzen. Nein, nein, nein, nein, warte. Chats ist erleuchtet, aber wirklich, also hier ist nur meine Chats und keine Community. Sache ist die, wenn man da drin ist, dann sieht man links bei Launches, dass die eingefügt wird. Und von daher. Also ich kann nur beitreten oder eine erstellen. Und darunter sind meine ganz normalen Chats. Der Channel ist weg. Mein Gott. Der Channel ist weg. Ich sag, du hast den Channel ganz komplett gelöscht. Ja, dann muss es tatsächlich doch online machen. Sag du löscht die Community, weil du Leiter bist. Sag, du löscht die komplette Community. Soll ich sagen? Ja, sag, du hast jetzt erstmal den Channel gelöscht und willst jetzt die Community löschen. Keine Ahnung. Ich AFK, in AFK mein Battletech steht. Ja. Liste da unten. NK7 ist fertig. Muss kurz nach dem Essen kommen. Scheiße, Mann. Okay. So, will ich dich. Was soll ich jetzt sagen? Sag, du hast. Wie soll das sagen, Mann? Ihr wollt es jetzt auffliegen lassen. Ja, wir müssen. Wir können nichts anderes machen. Ja, nein, Mann. Die soll das Ding löschen. Löschen. Was denn? Ich kann die Community nicht. Ich kann sie rausschmeißen. Geht nicht, sie ist Leiter. Warum ist ja, ich kann sie doch. Ihr wollt es jetzt auffliegen lassen, ganz sicher. Warte, ich schmeiß sie raus. Das machst du mal online, damit du aus der Community austreten kannst. Oh, wartet. Wir bitten würden, dass du uns dann einmal screenshottest. Wie ist denn dein morgiger Tagesablauf? Das kann ich halt echt nicht sagen, gerade wegen jetzt meiner Oma und ich muss arbeiten. Ich arbeite bis morgen früh um. Ich kürze das ab. Vorhin, als ich in die Küche gegangen bin, davor habe ich gesagt. Bitte einmal das adden und hab auch davor der Satz war, da musst du es eben online machen. Dann klickt man einmal auf online gehen. Auffliegen lassen. Für uns ist das so wichtig, dass für uns jetzt. Soll ich jetzt drücken? Ja. Okay. Albira, du kleiner Bastard, du hast dich mit dem Falschen angelegt. Wir ficken dich, Alter. Ja, wir ficken dich. Wir zerstören dich, Digga. Alle gehört. Disconnected. Oh, Digga. Ich komm ins TS, wartet, ich komm ins TS. Fuck, oh mein Gott, Alter. Die hat Arsch, Alter. Die hat Gehonnis. Die hat Eier. Die hat Coronis, Digga. Scheiße, Mann. Oh, ich will nicht. Oh mein Gott, Digga, das war eine Ansage. Ich hoffe, das wird ein Videoform für mich. Also ihr bringt mich um, ihr bringt mich noch um. Ohne Scheiß. Ihr wisst nicht, wie mein Herz schlägt, ne? Ihr wisst nicht, wie mein Herz schlägt. Alvira, du bist aufgeflogen, du kleiner Hurensohn. Wer hat das gesagt zu ihr? Zu ihm. Oh mein Gott, ey, wir ficken dich jetzt. Klimper. Alter, ihr wisst nicht, wie ich gerade zitter. Ich hab sowieso schon. Ja, so ich zitter auch. Digga, warum Scheiß, kann man dich. Hast du sie rausgeschmissen? Ja. Achso, er hat sie rausgeschmissen. Ja, ich dachte, als Notbremse hätte sie noch sagen können. Ja, ich bin jetzt rausgegangen. Ja. Ich habe mich kurz eingeloggt. Er hatte es schon geahnt, glaube ich auch. Er hat es schon von vornherein geahnt, Alter. Aber das zeigt ihm selber, wie dumm und gleich, glaube ich, er auch ist. Aber in dem Moment, wo er gesagt hat, ich soll seinen Battle-Tag adden, hat sich mein WoW mein Battle.net geschlossen. Also ich hätte ihn so oder so nicht adden können. Ja, das stimmt eben. Sie hätte ihn nicht battlen können. Ich hätte ihn noch nicht geaddet. Alter, ihr macht mir... Boah, ich glaube, er hat die Botschaft aber verstanden, Alter. Er hat die Botschaft verstanden. Alter, wie es noch aufgenommen wurde. Ja, hast auf Gegenseitigkeit, ne? Ach so, Aufnahme, muss ich jetzt wieder beenden. Beruht ihr auf Gegenseitigkeit, es ist keine illegale Aufnahme, deswegen fick dich, Albira.